Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Forum Frauenkirche aus dem Hauptraum der Frauenkirche Dresden. Dieses Podium, Breaking News vom Umgang mit der Angst in einer verunsicherten Gesellschaft, veranstalten wir von Deutschlandradio Kultur in Kooperation mit der Stiftung Frauenkirche. Mein Name ist Alexandra Gerlach und wir steigen gleich ein ins Thema. Mit insgesamt fast 6 Stunden Sendezeit, das sind ungefähr 353 Minuten, hat jemand gezählt, Berichterstattung in den Hauptnachrichten der 4 großen deutschen Fernsehsender, war der Amoklauf eines 18-jährigen Schülers in München das Top-Nachrichtenthema des Monats Juli. Auf den Plätzen 2 und 3 lagen die Fußball-Europameisterschaft und der Putschversuch in der Türkei. Es folgten der Terroranschlag von Nizza, der Brexit, der US-Wahlkampf sowie Polizeigewalt und Polizistenmorde in den USA. Und immer wieder das Thema Flüchtlinge, ein Thema, das vielen Angst macht. Terror, Anschläge, Amokläufe sorgten und sorgen für Breaking News, für die Eilmeldungen, die uns aufschrecken lassen, die uns verstören, die Angst erzeugen. Selten war die Dichte dieser beunruhigenden Nachrichten so stark wie in diesem Sommer. Umfragen zeigen, noch nie, seit 25 Jahren, war die Angst der Deutschen vor Terror und einem Kontrollverlust des Staates so hoch wie heute. Was macht das eigentlich mit uns und wie sollen wir mit diesen Ängsten umgehen? Wie sollten Medien reagieren und wie viel Sicherheit brauchen wir? Das sind einige der Fragen, die wir jetzt diskutieren wollen. Und wir haben ja auch vorab über Facebook eingeladen, dass Sie uns Fragen schicken, dass Sie Stellung beziehen sollen. Das haben sehr viele gemacht. Wir werden versuchen, einige der Fragen einzuarbeiten. Wir werden das nicht nur versuchen, einige werden wir einarbeiten. Wir werden nicht alles schaffen, das kann ich schon jetzt sagen. Aber wir werden es versuchen. Ich möchte jetzt gerne beginnen und Oliver Malchow, er ist heute Abend bei uns zu Gast. Er ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Herzlich Hallo. Willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Herr Malchow, ich habe gerade eben den Abend von München angesprochen, einen Abend, der uns sicherlich alle in Atem gehalten hat. Und die Frage stellt sich jetzt, an jenem Abend wurde auf so vielen Kanälen und in den sozialen Netzwerken fortlaufend live berichtet, was sich damals in diesem Münchner Einkaufszentrum abgespielt hat. Es gab 9 Tote. Wie bewerten Sie heute aus der Sicht der Polizei die Berichterstattung? Also die Berichterstattung über so ein Großereignis ist, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig und auch kritisch zu bewerten. Das eine ist natürlich die Information an die Bevölkerung. Aber wenn man sich anguckt, dass dieses schlimme Ereignis ab einem gewissen Zeitpunkt sich nicht mehr verändert hat, stellt man fest, dass die Meldungen eigentlich, die dann danach kommen, immer die gleichen sind. Nur möglicherweise in einer anderen Schrittfolge oder Formulierung im Satz, aber inhaltlich nichts anderes mehr bedeuten. Und die Frage ist ja, wie wirkt das auf Zuhörer und Zuschauer? Und muss ich sagen, ich war selber einer, der da ein paar Minuten auch mit zu beigetragen hat. Aber ich glaube, Sie haben mitgesäppt, aber Sie sind ja auch Fachmann. Sie sind ja Polizist. Wie haben Sie das empfunden in dem Moment? Na, ich habe nicht so viel gesehen, weil ich auf dem Weg nach Berlin war, um bei den Tagesthemen Rede und Antwort zu diesem Thema zu stehen. Aber ich habe natürlich mitbekommen, was insgesamt läuft und welche Fragen mir auch an dem Abend, aber auch die Tage danach gestellt worden sind. Und es sind immer ähnliche Fragen. Und die Frage von Berichterstattung, ich glaube, München hat gezeigt, wie wichtig es ist, neben der Berichterstattung polizeilicherseits eine Kommunikation aufzubauen, um letztendlich dann in diesem Chaos Menschen eine Orientierung zu geben. Also Verhaltensweisen mit auf den Weg zu gehen, ihnen zu beschreiben, wo sie sich möglicherweise sicherer aufhalten können oder wie sie sich aufzuhalten haben. Und auch diese sind ja dann transportiert worden. Insofern ist das ganz gut, aber als Polizist oder als Einsatzleiter so eines Großeinsatzes müssen sie kommunikativ immer auch gegen die Medien arbeiten, um eben Panik und anderes zu verhindern, weil es schon auch Berichte gibt, die wieder zu Meldungen bei der Polizei führen, wo man denkt, aha, das ist eine Zeugenaussage, die ist wichtig für die Ermittlung der Gesamtumstände und dann stellt man nachher fest, dass einer, der es im Radio oder Fernsehen gehört hat, nur verfremdet hat und daraus für sich eine tolle Geschichte machen wollte. Insofern ist diese Berichterstattung auf der einen Seite natürlich notwendig. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie oft man immer die gleichen Sequenzen eigentlich zeigen muss. Mhm. Denn je öfter ich sowas höre, umso beeindruckender im Sinne von angstmachend ist es ja. Bei uns auf dem Podium ist der Intendant des Deutschlandradios, Dr. Willi Stoll. Herr Stoll, Sie haben ja jahrelang selber als Korrespondent gearbeitet. Sie kennen das sozusagen aus beiden Sichten jetzt. Einmal, heute sind Sie verantwortlich fürs Programm. Auf der anderen Seite waren Sie selber draußen. Sie haben auch aus Krisengebieten berichtet. Wenn Sie jetzt auf die Berichterstattung an diesem Abend gucken in Deutschlandradio Kultur und im Deutschlandfunk, war das angemessen, was da stattgefunden hat? Fange ich mal andersrum an. Ich habe die Kollegen im Fernsehen bemitleidet. Die ARD hat begonnen mit der Tagesschau, zum Beispiel die ARD hat begonnen mit der Tagesschau und hat dann de facto durchgesendet bis Mitternacht. Der Journalist hat den Horror vacui, dass da plötzlich eine Leere ist, dass er nichts mehr hat. Und weil wir ja tatsächlich, Sie haben das völlig richtig gesagt, nach den ersten wenigen Informationen danach keine Folgenden mehr hatten, kein Futter mehr für diese Berichterstattung, führt das fast zwangsläufig, das hätte nicht zwangsläufig sein müssen, führt es zu spekulativen Fragen. Und das erzeugt eine Dramatik, das erzeugt eine... So, nun muss ich andererseits uns Journalisten ein bisschen in Schutz nehmen. Breaking News in einer solchen Situation, das ist pures Adrenalin. Davon leben wir. Ein leidenschaftlicher Journalist, bitte verstehen Sie mich, wenn ich das sage, begrüßt in Anführungszeichen Möglichkeiten, wie er richtig aus dem Vollen drehen kann. Und da muss man dann allerdings Profi genug sein, um auch zu sagen, das machen wir jetzt so nicht. Der Deutschlandfunk hat zu Recht den Ruf, der angesehenste Informationskanal zu sein. Die Kollegen haben das genau richtig gemacht. Sie haben um 19 Uhr, klassische Nachrichten sind um 19 Uhr, um 19.30 Uhr, auch um 20 Uhr. Sie haben in dieser Situation die Nachrichten verlängert, sie haben aber nicht durchgesendet. Und sie haben dann immer wieder, es kamen dann zusätzliche Kolleginnen und Kollegen ins Haus, und haben dann zusätzlich auch in den sozialen Netzwerken, was dort verbreitet wurde, immer wieder versucht, selbst zu verifizieren und zu recherchieren. Und sie haben dann tatsächlich Meldungen, die sie nicht selber verifizieren konnten, noch einmal, die haben sie nicht gesendet. Und sie sind dann relativ schnell dazu übergegangen und haben auch die Gerüchte, die dann kamen, die erkennbar, die man nicht prüfen kann, wo man aber weiß, das sind jetzt Meldungen, dass zum Beispiel auf dem Marienplatz Terroristen rumlaufen. Später hat sich herausgestellt, das waren Polizisten mit Waffen in der Hand, in Zivil. Und sie haben die zwar gemeldet, sie haben darüber gesprochen, aber sie haben sie immer wieder in Frage gestellt und immer wieder betont, es gibt dazu keine Meldungen. Ich habe vor ein paar Stunden noch auf dem Weg hier nach Dresden noch einmal telefoniert mit dem Nachrichtenchef, Alberto Laso. Und der hat mir eine interessante Geschichte auch gesagt. Und ich habe ihm beglückwünscht, dass Sie sich so verhalten haben. Sie haben durch die in München lebende Tochter eines Kollegen erfahren, dass es einen Aufruf gab im Internet, offenbar des Amokläufers, dass er Freunde in diesen McDonald's-Laden bestellt. Das ist eine Nachricht, die haben wir dann am nächsten Tag auch in den Medien gehabt. Die hatten diese Meldung bereits am Abend. Sie haben dann versucht, sie zu verifizieren oder sie zu falsifizieren. Sie haben es nicht geschafft und sie waren sich unsicher. Und sie haben dann entschieden, wir melden es nicht. Und ich glaube, das ist der Umgang, wie man damit umgehen kann. Johanno Strasser ist bei uns auf dem Podium. Professor Johanno Strasser, Sie sind Politologe und Sie sind Autor des Buches Gesellschaft in Angst. Das ist vor 3 Jahren erschienen, leider im Moment nicht mehr erhältlich. Die Frage an Sie, wie haben Sie denn an diesem Abend die Berichterstattung verfolgt und was haben Sie dabei empfunden? Verspätet habe ich es verfolgt. Ich war auf einer Veranstaltung, wo wir dann plötzlich merkten, dass außerhalb von München, dass einige, die nach München fahren wollten, Probleme hatten. Die S-Bahn fuhr nicht, die U-Bahn fuhr nicht. Und da dachten wir, dass da irgendwas ist. Ich habe dann aber sehr, sehr bald im Fernsehen die Nachrichten des Polizeisprechers gesehen. Und ich muss sagen, dass im Gegensatz zu manchen anderen Vorfällen dieser Art, war das sehr besonnen, sehr präzise. Er hat immer gesagt, was man wissen kann, was man nicht genau weiß. Ich glaube, das Hauptproblem waren in der Tat die Dinge, die in neuen Medien kursierten. Interessanterweise haben aber auch die Nutzer der neuen Medien sich selbst gegen diese Gerüchtemacherei gewehrt und haben selbst Korrekturen wieder rumgeschickt. Nun war das in München kein terroristischer Anschlag, sondern ein Amoklauf Und deswegen wäre diese Nachricht, dass er Leute eingeladen hat, eigentlich gar nicht schlecht gewesen, wenn sie relativ früh gekommen wäre, sie gezeigt hätte, handelt sich eben nicht um einen terroristischen Anschlag, sondern einen Amoklauf. Wenn es ein terroristischer Anschlag ist, dann ist natürlich das viel gefährlicher noch, was im Internet läuft, weil es die Absicht, die die Terroristen haben, die Gesellschaft in Angst und Schrecken zu setzen, noch mal potenziert. Und das ist natürlich auch bei den normalen Medien der Fall. Dann muss man extrem vorsichtig sein. In diesem Fall stellte sich hinterher heraus, dass alles doch ein bisschen anders war, als wir zunächst alle vermuteten. Aber im Großen und Ganzen ist dies kein Beispiel dafür, für verantwortloses Agieren der Medien. Da gibt es Beispiele, aber dies ist nun ganz sicher kein Beispiel dafür. Die vierte in der Runde hier auf dem Podium heute Abend ist Professor Christina Austerau, zu Gast aus Basel. Sie ist im Übrigen die Präsidentin des nächsten, nämlich des 26. Deutschen Evangelischen Kirchentages 2017. 36. Tippfehler auf meinem Papier, das geht ja gar nicht. Danke für die Korrektur. Aber was stimmt, ist der Kirchentag 2017 in Berlin und Wittenberg, zum großen Jubiläum. Frau Austerau, an Sie auch die Frage. Wenn Sie zurückschauen auf diesen Abend von München, was denken Sie, haben die Medien das damals übertrieben oder würden Sie sich eher Professor Strasser anschließen und sagen, nee, also das ist jetzt nicht das Negativbeispiel par excellence? Ich habe es auch verspätet mitgekriegt. Das sind unsere Sommerferien, wir waren auf Föhr, weit weg und auch weit weg von dem beständigen Internetanschluss. Und was ich dann als erstes gesehen habe und gehört habe, ist, wie professionell die Polizei gearbeitet hat. Also das Lob für die Arbeit des Pressesprechers und der Polizei in München, das ist natürlich dann schon ein ganz anderer Filter, durch den man die Nachrichten hört. Und ich fand es sehr spannend, dass Sie beide sozusagen eine Art Zweiteilung gemacht haben. Die ersten Nachrichten, wo dann auch wirklich noch was passiert ist und sich was verändert hat. Und dann war es irgendwann nur noch gar nicht mehr so Breaking News, weil nichts mehr Neues passiert ist. Und ich glaube, das Lob war vor allem für den Teil, wo die Menschen etwas daraus machen konnten, darauf reagieren konnten. Die konnten das als Handlungsanweisung verstehen. Also machen Sie das, gehen Sie nicht dahin, öffnen Sie die Türen, bieten Sie Menschen Unterschlupf. Da konnten Sie was tun. Und nachher ist man dem nur noch ausgeliefert. Und wohin geht dieser Adrenalin? Das ist ja bei den Zuschauern und Leserinnen auch so. Wohin geht dieses Adrenalin? In die Angst, glaube ich. Und dann fängt man an, sich Sachen vorzustellen. Oder man macht es so, das wusste ich nicht, finde ich aber schon fast wieder hoffnungsvoll, dass in den sozialen Medien dieses einander auf die Finger gucken auch offenbar ein bisschen funktioniert hat, wo man dann auch kritisch mit den Gerüchten und den Emotionalitäten umgegangen ist. Das ist ja auch eine Art Reaktion darauf. Man fühlt sich berufen, quasi die gute Arbeit der Polizei so fortzusetzen, dieses Gelassene, dieses Nüchterne, dieses Souveräne. Und was ich auch dachte im Nachhinein, was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass die Münchner Polizei so viel Lob gekriegt hat. Da war jemand, ist hingestanden mit Souveränität, nüchtern. Also das war auch ein Mensch, der Vertrauen eingeflößt hat. Und es war nicht irgendwie eine anonyme Nachrichtenagentur, sondern da war ein Gesicht. Und das ist, glaube ich, immer einfacher, dann mit den Menschen zu kommunizieren, als wenn die Nachrichten von irgendwo herkommen. Wenn die Nachrichten von irgendwo herkommen, das erleben wir jeden Abend in den Nachrichten. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was macht das denn überhaupt mit uns, wenn ständig Nachrichten kommen über Terror, zunächst mal ganz weit weg, irgendwo im Mittleren Osten meinetwegen oder im Nahen Osten. Dann war es Europa, plötzlich kamen aus Deutschland so komische Nachrichten. Was macht das mit uns, Herr Strasser? Das ist sehr verschieden, auf welchen Resonanzboden das trifft. Wenn Menschen ohnehin verunsichert sind, dann ist das die Tatsache, dass jeden Abend im Fernsehen die apokalyptischen Reiter einmal durchgetrieben werden, nicht? Dann ist das gefährlich. Dann ist eine gewisse Bereitschaft, sich zu ängstigen, da. Und ich glaube, dass dies bei vielen Menschen heute in der Gesellschaft da ist, weil soziokulturelle Stabilisatoren in großer Zahl weggebrochen sind. Das hängt mit den anwachsenden Mobilitätsanforderungen zusammen, dass man immer wieder rausgerissen wird aus vertrauten Zusammenhängen, immer mal woanders wieder versuchen muss, beruflich unterzukommen. Das hängt damit zusammen, dass die Innovationsrate unserer Gesellschaft sehr hoch ist. Das heißt, erworbenes Wissen, erworbene Handlungsroutinen innerhalb kürzester Zeit veralten können, man dann plötzlich wieder ganz neu anfangen muss. Da kommen viele Dinge dazu. Die Erfahrung der ungeheuren Verwundbarkeit unserer modernen Gesellschaft. In Amerika haben die das begriffen, als dort der Anschlag auf das World Trade Center war, und terroristische Anschläge haben ja diesen Effekt auch, die zeigen, wie verwundbar wir sind. Wenn das alles zusammenkommt, dazu noch auch noch soziale Probleme, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, dass die Statuskonkurrenz in der Umgebung zunimmt. Wenn dies alles da ist, dann kann man davon ausgehen, dass so etwas stärker wirkt. Ansonsten sind wir in einem erstaunlichen Maße doch immun dagegen. Es kann sehr viel Schreckliches passieren und das kann man verarbeiten. Menschen haben auch verschiedene Ausgangspositionen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen, die ein starkes Gottvertrauen haben, die der Meinung sind, sie sind getragen von einer gütigen Vorsehung, dass die natürlich sich anders verhalten. In der modernen Gesellschaft ist eines der Probleme, dass wir eine aktivistische Kultur sind, die eigentlich sich nicht fatalistisch verhalten kann. Das ist ja manchmal ganz günstig, wenn man das kann. Sondern wir sind immer der Meinung, wenn Probleme auftreten, wenn Bedrohungen auftreten, muss man was tun. Und wir rufen dann ja auch immer nach, manchmal rufen wir dann nach dem starken Mann, der endlich mal durchgreifen soll, obwohl wir eigentlich wissen könnten, dass gegen diese Bedrohungen, die da eine Rolle spielen, auch der starke Mann letzten Endes nichts ausrichten kann. Kurz und gut, ich denke, dass in der modernen Gesellschaft, so wie wir sie haben, es ein hohes Potenzial an Angstbereitschaft gibt, das stärker abrufbar ist und dass deswegen auch die Medien noch einmal eine ganz besondere Verantwortung haben. Sie haben eben gesagt, wir sind weitgehend, oder nicht weitgehend, aber viele von uns sind sehr immun, auch gegen diese schlechten Nachrichten. Das Institut für Demoskopie in Allensbach hat zu Beginn dieses Jahres eine Umfrage zu den Ängsten der Deutschen gemacht. Darin gaben 58% der Befragten an, sich unsicherer zu fühlen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Herr Maichow, was sagt denn das über den Zustand der gefühlten inneren Sicherheit Deutschlands? Also unabhängig von der Frage der Terrorangriffe, die wir in Deutschland und der Amoklagen in München, für uns ist als Polizei da so, dass wir feststellen, dass es tatsächlich diese Verunsicherung schon lange gibt. Also wir reden ja immer von Sicherheitsgefühl oder subjektiven Sicherheitsgefühl, was das Gleiche ist. Also nicht nur zu gucken, wie ist es tatsächlich, wie bedroht bin ich tatsächlich davon, einer Straftat zum Opfer zu fallen, sondern wie unsicher fühle ich mich im Raum. So, insofern ist dieses aus unserer Sicht immer größer geworden. Wir haben Vermeidungsverhalten in der Bevölkerung. Wir haben nämlich einen Rückzug der Polizei aus der Fläche. Also eine sichtbare Autorität, die auch noch freundlich wirkt, finden Sie nicht mehr. Sie sehen nur noch Menschen in Streifenwagen durch die Gegend fahren, aber haben nicht mehr das Gefühl, jemanden auch mal ansprechen zu können, der Ihnen nahesteht, ein Polizist, der Ihnen nahesteht. Insofern. Und das kommt woher? Warum sehen wir die Polizisten nicht mehr direkt? Weil wir immer mehr Aufgaben bekommen haben in anderen Bereichen. Ich sage mal so, der Besuch von Obama in Hannover über 3 Tage hat 6.000 Polizisten verschlungen. 6.000 Polizisten für 3 Tage. Die müssen sie erstmal irgendwo herholen. Aus ganz Deutschland werden da Polizisten zusammengeholt. Jedes Wochenende haben wir das Thema Begleitung von Fußballeinsätzen. Wir haben das Thema hier in dieser Stadt, wo sie aufgrund von einem erhöhten Demonstrationsaufkommen ganz viel Personal einsetzen müssen. Das bedeutet, wir haben deutlich mehr Einsätze, die überhaupt nichts mehr mit Kriminalitätsbekämpfung zu tun haben. Und deswegen kann Polizei, weil sie sich auf diese Dinge konzentriert, in den anderen Bereichen gar nicht mehr diese Leistung bringen. Aber ich glaube, man muss auch sagen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, Sie haben es gesagt, gefühlte Sicherheit, ja, und tatsächliche Bedrohung. Genau. Wenn ich das recht im Kopf habe, haben zwar Einbruchsdiebstähle zugenommen, aber sämtliche seriösen, schwereren Gewalttaten lassen signifikant nach. Ich frage mich, warum soll ich mich in meiner Sicherheit bedroht fühlen? Objektiv bin ich nicht bedroht. Statistisch gesehen? Wir haben, also ich stimme Ihnen übrigens absolut zu in den Ursachen dort. Ich sage oft, wir haben auch eine sich selbst hysterisierende Gesellschaft. Diese Gesellschaft möchte Angst haben. Sie hat geradezu eine Sehnsucht nach Angst. Und ich stehe fassungslos vor den Menschen, die Angst haben. Denn es gibt objektiv keinen Grund dazu. Und ich halte es noch wirklich auch für wichtig, was Sie gesagt haben, Gottvertrauen. Es ist nicht unerheblich, dass man, ob man nun ein Vertrauen in seine Existenz hat, das können Sie nur auf Gott beziehen und Gott vertrauen, und auch in seine eigene Kraft, oder ob man sich auch ins Boxhorn jagen lässt. Terror will mir Angst machen, die wollen mir Angst machen. Und sie schaffen es offenbar in dieser Gesellschaft auch. Wenn man eine intakte Familie hat, wenn man eine Nachbarschaft hat, die funktioniert, diese Dinge sind unglaublich stabilisierend, dann kann man im Austausch sozusagen sich vergewissern, dass alles dann nicht so schlimm kommt. Und in aller Regel ist es ja auch so, verhalten wir uns so. Wir wissen zwar, dass wir alle erstens sterblich, zweitens verletzlich sind, aber dass wir jeden Tag zitternd durch die Straßen gehen, das ist ja sehr ungewöhnlich. Und dort, wo der Austausch über diese alltäglichen Dinge auch noch funktioniert, da kommt dann auch durchaus so ein stabiles Verhalten heraus. Die radikale Individualisierung, die betrieben wird durch unser ökonomisches System, bei gleichzeitigem Kontrollverlust über das, was da passiert in dieser globalisierten Welt, das ist nach allen Untersuchungen, die ich kenne, zum Beispiel die Hauptursache für Angsterkrankungen, Depressionen und so weiter. Aber natürlich ist auch die Depression nicht eine Massenkrankheit. Vielleicht sind es auch Diskurse, die eine Rolle spielen. Ich bin nicht sicher, ob alle Menschen, die sagen, ich habe fürchterliche Angst davor, Opfer eines Terroranschlags zu werden, ob die das wirklich so empfinden oder ob das eine Diskursform ist, die man gelernt hat aus gewissen medialen Diskursen, die man dann übernimmt. Frau Osterau, das Wort Gottvertrauen ist gerade eben gefallen. Das ist ja ein bisschen Mangelware geworden, nicht? Wir haben eine zunehmend entkirchlichte Gesellschaft. Wie sehen Sie das? Könnte das helfen mit Gottvertrauen gegen die Angst? Also ich will jetzt das nicht als Allheilmittel verkaufen und vor allem nicht in der Form. Also da möchte ich Ihnen einfach um der Diskussion an zwei Punkten widersprechen, Herr Strasser. Das eine, Vertrauen, ob es jetzt auf Gott ist oder auf die stabile Nachbarschaft, das führt meines Erachtens nicht notwendigerweise dazu oder nicht im besten Falle dazu, dass man sagt, mir wird schon nichts passieren oder Gott wird schon auf mich aufpassen. So dieses Gott beschützt mich, und sondern das, und ich glaube, das haben Sie auch gemeint, sich geborgen fühlen, egal was passiert, dass man aufgefangen ist in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinschaft. Und dann ist es so ein bisschen unabhängig davon, was dann tatsächlich äußerlich passiert. Und zum Zweiten die Verunsicherung, diese Alsbach-Studie, die Sie zitiert haben, das hat mich sehr überrascht. Da sind ja die subjektiven Zufriedenheiten und Sicherheiten sind ja gestiegen. Die Leute fühlen sich viel sicherer in ihrem Beruf, in ihrer Familie. Und trotzdem ist die Angst da. Also es geht nicht parallel, die Unsicherheit, sondern ich bin zwar geborgen und ich habe keine Angst, dass ich meinen Job verliere, aber da ist eine Angst da, die quer zu dem Ganzen steht. Ingmar Weber hat uns geschrieben über Facebook. Er zitiert Peter Sloterdijk. Zitat: Medien machen sich zu unfreiwilligen Komplizen der Terroristen, indem sie den Schrecken verbreiten. Zitat Ende. Es fällt mir zunehmend schwerer, mit der an mich herangetragenen Aufregung irgendetwas anzufangen, weil man keine direkten Handlungen daraus ableiten kann. Bleiben also Beunruhigung, Angst, Befürchtungen, keine guten Begleiter im Leben, dann doch lieber Abstand. Herr Stoll, welche Verantwortung kann man daraus ableiten für die Medien? Wir haben vorhin schon gehört, gerade im Umgang mit Katastrophen und Terrormeldungen haben Medien besondere Verantwortung. Was leiten Sie daraus ab? Wir können nicht darauf verzichten zu berichten. Wir können nicht, wir haben die Pflicht, die Welt abzubilden, so gut wie es nur eben geht. Und wenn in dieser Welt Krieg herrscht, dann bilden wir natürlich auch Krieg ab. Aber auch hier ist es so, die Welt war noch niemals so wenig von Krieg überzogen wie heute. Nein, wir müssen erstens einmal Emotionen vermeiden. Die Emotionalität in der Berichterstattung, dass man selber sagt, man hat Angst oder man fühlt sich bedroht. Das ist alles Quatsch. Wenn ein Reporter dort steht und sagt, er hat Angst, dann soll er den Job nicht machen. Er ist dafür da, zu berichten, was er sieht, möglichst ohne Emotionen, möglichst ohne Spekulationen und in einem ruhigen Ton. Nur haben wir natürlich eine Entwicklung in den Medien, die geht dagegen. Wir haben eine Kakophonie der Nachrichten, die dann in solchen Fällen kommen. Wir sehen, dass gerade in den neuen Medien die Überschrift, der Leadsatz, der kurze Tweet, ich konkurriere um Aufmerksamkeit mit ganz, ganz vielen. Journalismus hat immer um Aufmerksamkeit konkurriert, Zeitungen müssen verkauft werden. Aber es ist so extrem geworden, dass ich das alles nochmal eine Drehung weiter drehe, damit ich die Aufmerksamkeit bekomme. Das führt zu einer Dramatisierung, das führt zu einer Überdramatisierung und man überholt sich in diesen Dingen, weil auch die Geschwindigkeit heute in der Nachrichtenübermittlung in dieser Welt der sozialen Medien und der neuen Verbreitungswege eine Rolle spielt, die ihr eigentlich nicht zukommt. Geschwindigkeit an sich ist ja nicht ein Wert, sondern Genauigkeit, Präzision einer Nachricht ist ein Wert. So, jetzt sind die Menschen in einer Flut von Informationen, mit einer Flut von Informationen konfrontiert, die der durchschnittliche Mensch dann auch als eine Zunahme von Bedrohung empfindet. Da gibt es aber noch sicher einen kulturellen Aspekt. In England hat man vor 20 Jahren, als es um das Waldsterben ging, nicht umsonst den Begriff der German Angst geprägt. Dass wir als in unserer Kultur vielleicht ein bisschen sehr mit der Angst liebäugeln. Ich bin immer noch auf der Suche nach den eigentlichen Gründen. Ich muss hier Buch lesen. Das gibt es nicht mehr. Das ist ein Skandal. Ja, habe ich schon gehört. Ja. Ich möchte trotzdem noch mal bei dieser Konkurrenz zwischen den klassischen Medien und den sozialen Netzwerken bleiben. Früher war es irgendwie eindeutig. Die Deutungshoheit eines Ereignisses lag in den klassischen Medien. Jetzt haben wir in München exemplarisch erlebt, dass alle möglichen Netzwerke erzählt haben, was Sache ist. Und da frage ich mich natürlich, wie gehen wir damit künftig um? Ich meine, auch die nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, die klassischen Medien, sage ich mal, müssen sich dieser Konkurrenz ja stellen. Und die Geschwindigkeit, die Sie jetzt in gewisser Weise beklagt haben, die wird bleiben. Daran werden wir nichts ändern. Also wie stellt man sich jetzt auf als klassisches Medium, um dem in die Parade zu fahren? Dass diese Verwirrung aufhört. Wir werden diese Zunahme des Nachrichtenstroms und des Informationsstroms, den werden wir nicht beeinflussen. Das können Sie nicht mehr. Diesen Geist kriegen Sie nicht mehr in die Flasche zurück. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir unsere Kriterien, und das ist, Journalismus ist ein Handwerk, das muss man lernen, mehrere Quellen, verifizieren von Quellen, unheimlich wichtig. Journalisten können nie Einzelkämpfer sein. Sie müssen im Team arbeiten. Und wir müssen wie wir arbeiten, wie wir recherchieren, müssen wir auch den Menschen etwas klarer machen. Ich kenne niemanden ich kenne unheimlich viele Leute in meinem Gewerbe, der bewusst lügt oder Lügenpresse macht. Solche Menschen gibt's. Aber die arbeiten nicht bei anständigen Zeitungen und die arbeiten nicht bei Rundfunkanstalten. Wir machen Fehler. So. Und wir müssen einfach beim Publikum auch durchaus mit breitem Kreuz, wir haben keinen Grund, im Staub zu kriechen und sagen, wir machen ununterbrochen Dummheiten. Wir machen Fehler, dazu müssen wir uns auch bekennen, aber wir können nur mit unserer Glaubwürdigkeit und unserer Seriosität, mit Rationalität das aufnehmen. Und wir sind allerdings auch nicht die Erzieher der Gesellschaft. Wir sind nicht Psychotherapeuten dieser Gesellschaft. Wir sind, wenn ich der Angst begegne in dieser Gesellschaft, dann hat sie Angst. Das heißt nicht, dass ich Nachrichten unterdrücke und dass ich die Hintergründe von Meldungen und politischen Prozessen nicht analysiere. Ich gehe einfach auch und muss davon ausgehen, sonst bin ich nämlich Pädagoge und das will ich nicht sein, dass der Mensch, der uns nutzt, erwachsen ist. Herr Strasser, bevor ich Ihnen das Wort gebe, ganz kurz, ich möchte noch mal ganz schnell einwerfen, 2, 3 Zitate hier aus den Zusendungen, die wir über Facebook bekommen haben. Thomas Wendland schreibt, Weglassen von relevanten Nachrichten ist auch eine Lüge, zum Beispiel. Richtig. Maynard Keynes, mir wäre weniger Sensation und dafür mehr Information wichtig. Alexander Krampe, ganz klar, nein, die meisten Medien stimmen ein in die Meinungsmache. Und Raven Edgardo Stewart, nicht jeden Amokläufer oder Attentäter durch posthume Medienpräsenz zum Popstar machen. Also das bewegt die Leute insgesamt. Viele Aspekte haben Sie eben schon angesprochen und haben ja klar gemacht, wie die klassischen Medien darauf reagieren sollten. Aber irgendwie der Geist ist aus der Flasche, so kommt mir das vor. Herr Strasser, was machen wir jetzt da? Eine Zwangsläufigkeit würde ich da nicht akzeptieren. Ich glaube, dass die klassischen Medien keine Chance haben, in derselben Geschwindigkeit zu arbeiten, wie das Internet arbeitet, Facebook und so weiter. Ihre Chance liegt darin, dass sie seriöse, abgesicherte Informationen geben, dass sie das Für und Wider darlegen, sozusagen einen rationalen Diskurs über das, was in der Gesellschaft vor sich geht und in der Welt vor sich geht, exemplarisch vorführen, ohne da den Schulmeister zu spielen, sondern einfach zeigen, so kann man die Sache behandeln. Und man sollte auch mit einem gewissen Zuversicht darauf beharren, dass das eine große Menge von Leuten erreichen kann. Es wird immer die geben, die an ganz anderen Dingen interessiert sind, die daran interessiert sind, ihren Frust in aggressiven Äußerungen wegzulassen, die froh sind, wenn ordentlich was Schreckliches passiert, weil das ihren Sensationshunger nährt und so weiter. Es gibt auch klassische Medien, wenn ich an die Bild-Zeitung und Ähnliches denke, die solche Dinge auch nähren. Aber insgesamt, glaube ich, sollte man nicht sagen, man kann nichts tun gegen diese Geschwindigkeit. Ja, man kann dabei bleiben, dass die klassischen Medien ein relativ langsames Medium sind, weil sie recherchieren, weil sie ihre Informationen absichern, weil sie Hintergründe ausleuchten und so weiter. Das sollten sie auch weiterhin tun. Starke Worte. Meine Damen und Herren, Sie hören Deutschlandradio Kultur. Wir diskutieren das Thema Breaking News, vom Umgang mit der Angst in einer verunsicherten Gesellschaft in der Dresdner Frauenkirche. Da hören Sie uns jetzt gerade zu. Die FAZ schrieb am vergangenen Wochenende, unser Land habe sich verändert, seit vor einem Jahr Millionen Menschen auf der Flucht nach Deutschland kamen. Doch nicht nur das Land haben sie verändert, sondern auch den Journalismus. Zitat: Viele Journalisten haben das Vertrauen in sich, ihre Fähigkeiten, ihre Aufgabe, die Zukunft ihrer Zunft verloren, vor allem aber das Vertrauen ihrer Leser, Zuhörer, Zuschauer, weil diese vermeintlich allen Journalisten nicht mehr vertrauen. Frau Osterau, teilen Sie diese Ansicht? Ich nehme sie zur Kenntnis und ich sehe und höre ja auch, dass das auch aus dieser Studie ein Problem ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, was ich da auch aus den klassischen Medien erhalte, ist nicht die Wahrheit. Und ich glaube nicht, dass die Medien die Welt abbilden. Ich glaube auch nicht, dass sie diese Aufgabe haben. Ich würde trotzdem Ihrem Plädoyer für die klassischen Medien mit ganzem Herzen zustimmen und diese auch immer wieder selbstkritische Haltung, haben wir das abgesichert, haben wir verschiedene Positionen gebracht. Und das Heikle bei den neuen Medien ist in meinen Augen gar nicht so sehr die Geschwindigkeit, sondern die Personalisiertheit. Also wenn ich, was offenbar die Mehrheit der unter 20-Jährigen dazu tendiert, mir meine Nachrichten über die Welt von digitalen Medien hole und über Facebook zum Beispiel da einsteige, dann ist die Chance nicht nur groß, sondern da, dass ich, je nachdem, was ich vorher angeklickt habe, auf diesem Pfad weitergeführt werde. Das heißt, ich sehe nur eine bestimmte Art von News und von Nachrichten. Und wenn ich eine Zeitung aufschlage, dann habe ich alles oder vieles, obwohl ich da auch sagen würde, es ist immer noch eine Auswahl. Und die Entscheidung, sende ich jetzt 6 Stunden Amoklauf oder nur 2 Stunden, ist mehr als nur Welt abbilden. Also sie machen auch Welt mit ihren Medien. Sie machen Welt sichtbar und es ist immer nur ein Ausschnitt. Aber sie bemühen sich um eine Breite. Und was wir in den sozialen Medien haben, ist eine Engführung unter dem Stichwort, den es mir bequem machen. Ich sehe das, was mich interessiert und ich sehe diesen Ton, der mich interessiert und ich sehe dann halt die Schwierigkeiten der Flüchtlinge und was ist die Gesellschaft, wie die Gesellschaft bedrohen. Und wenn das das Einzige ist, wo ich meine Nachrichten her habe, dann bin ich misstrauisch, wenn ich wieder mal eine klassische Zeitung aufschlage und sehe, oh, die erzählen mir ja ganz was anderes. Das kann ja nicht wahr sein. Gerade dieser Tage warnen Kommunikationsforscher hier aus Dresden vor einer Spaltung der Gesellschaft, genau wegen dieses Effekts. Sehr interessant, wird gerade erforscht. Herr Malchow, Sie als Polizist muss ich fragen, mit dem Flüchtlingsstrom sind ja im letzten Jahr viele Ängste aufgekommen und einige etablierte Parteien und genauso Gruppierungen haben es geschafft, Ängste zu schüren in der Bevölkerung. Was glauben Sie, warum ist es so leicht für diese Kräfte, diese Ängste so anzufeuern? Naja, das große Unbekannte kommt und dennoch in ganz großer Zahl und man weiß gar nicht, wie das also vom eigenen Gefühl her bewältigt werden soll. Es wurde immer wieder deutlich, dass der Staat alle Regeln, die er sich eigentlich gegeben hat, beiseite gepackt hat und gesagt hat, so kriegen wir es hin. Oder müssen wir jetzt auf die Situation reagieren? Und das führte zu einer Verunsicherung. Die Frage von Kriminalität ist damit mal diskutiert worden. 1 Million Menschen mehr und dann kommen die alle aus den und den Ländern und wir werden hier sonst was. Das hat sich alles gar nicht bewahrheitet. Natürlich haben wir auch mehr Kriminalität, aber 1 Million Menschen bedeuten immer mehr Kriminalität. Das ist einfach so. Wir haben deutlich, es gibt ja gerade jetzt aktuell den Bericht über das erste Halbjahr 2016 vom Bundeskriminalamt, deutlich gesunkene Zahlen, was letztendlich Kriminalität durch Menschen mit Migration anbelangt. Und übrigens, die meisten Opfer waren Opfer, also Selbstmigranten. Also die statistisch erfassten Zahlen spiegeln das nicht wider, aber es macht, da sind wir wieder bei dem Thema vorher. Ich könnte das erzählen, wenn Sie aber auch ängstlich sind, dann erreiche ich Sie gar nicht. Deswegen ist die Frage von, oder die Aussage, naja, eigentlich ist man ja gar nicht so bedroht, warum fühlen die sich eigentlich so, keine Geschichte, die die Polizei beantworten kann, sondern sie muss im Auge haben, dass es diese Verhaltensweisen gibt. Ob jemand nicht mehr durch den Park geht, weil er Angst hat, dort Opfer einer Straftat zu werden, oder ob er da nicht mehr durchgeht, weil er es tatsächlich werden könnte, ist für die Tat der oder für das Verhalten unbedeutend. Eine umfängliche Umfrage eines großen deutschen Versicherungskonzerns aus diesem Jahr bestätigt die These, wonach hierzulande immer mehr Deutsche Angst vor einem Kontrollverlust des Staates haben. Also es geht in die Richtung, was Sie eben gesagt haben. 65% der Befragten halten Politiker heute für überfordert. Und Sie haben in einem Interview, Herr Malchow, zu Protokoll gegeben, dass das Unsicherheitsgefühl der Bürger schon länger ignoriert wird von der Politik. Ja. Wie haben Sie das festgemacht? Ja, ich bin Gewerkschaftsvertreter, aber wir sind ziemlich gut organisiert. Und wir wissen, was unsere Kolleginnen und Kollegen erleben. Also die Unordnung im Raum, die Frage von, ihr seid nicht mehr ansprechbar. Wir kriegen euch überhaupt gar nicht. Wenn wir einen Wohnungseinbruch habt, dann kommt ihr erst in 2 Stunden oder auch erst übermorgen, um dann Spuren zu sichern. Verfahren werden eingestellt, weil wir zum Teil gar nicht richtige Ermittlungsmethoden anwenden können, weil wir keine Zeit haben. Und dieses spüren die Leute. Also der dreckige Raum führt zu Unsicherheit. Und wir haben ihn. Hier vielleicht nicht gerade und hier auf dem Platz, aber auch in dieser Stadt, in Berlin, da müssen sie sich daran gewöhnen, sage ich erstmal so, ne, dass das Normalzustand ist. Das macht Leute ängstlich, wenn sie das erleben. Diese Theorie gibt es schon viele Jahrzehnte und diese Unordnung im Raum und der schwache Staat, nämlich keine Leistung zu bekommen, lange Warteschlangen zu haben, wo sind eigentlich die Ämter, der Rückzug des Staates, Gemeindevertretung, Kommunalverwaltung nicht mehr im Raum zu haben, keine Polizei, die ansprechbar ist. Dieser Wert des Staates, der ist total niedergeredet worden und ignoriert worden. Die Menschen wollen aber solche Institutionen haben, weil sie Sicherheit und Orientierung geben. Wie hoch, Herr Strasser, ist dieser Angstpegel aus Ihrer Sicht der Bürger vor dem Kontrollverlust des Staates? Es gibt einige Bestandteile dieses Angstpegels, wo wir zweistellige Zuwachsraten haben. Zu denen gehört unter anderem die Frage, sind die Politiker überfordert, sind die Behörden überfordert? Aber es gehört auch dazu natürlich die Flüchtlingsfrage, die Terrorangst und einige andere mehr. Und es sieht so aus, als hätte diese Welle sozusagen eine Reihe von anderen Themen mitgezogen. Denn da plötzlich tauchen auch wieder dann altbekannte Dinge auf, Angst vor dem natürlich Verlust des Arbeitsplatzes und ähnliche Dinge. Auch bei Leuten ganz offensichtlich, die ansonsten in anderen Befragungen von sich sagen, ja, mir geht's ja gut. Nicht? Also das ist ein sehr, man muss vorsichtig sein bei diesen Umfragen, sie einfach so zu transportieren, ist schwierig. Michael, Sie haben recht, die Zerstörung von Staatlichkeit ist eine Sache, die insbesondere mit der neoliberalen Ideologie betrieben wurde. Bei uns, Gott sei Dank, nicht so nachhaltig wie in Teilen Afrikas, wo der Staat total zerstört worden ist und dort überhaupt keine Ordnung mehr da ist. Dies ist aber nur ein Teil dessen, worauf es ankommt. Es gibt vier Dimensionen des Sicherheitsproblems. Eine existenzielle, das ist die Frage, ob man mit Lebenszuversicht ausgestattet ist, aus welchen Gründen oder nicht. Wenn man das nicht ist, ist man bei jedem Fieber über 37,2 Grad ist man alarmiert, dass es dem Tode entgegengeht. Da ist wenig zu machen. Dann gibt es die soziokulturelle Dimension. Nun will ich nicht sagen, Frau Osterau, dass jede kleine Einheit sozusagen idyllisch ist. Es gibt eine Selbstghettoisierung in Wagenburgen, die erzeugt dann erst recht Warngebilde. Aber die Art und Weise, wie wir vertrauensvollen Umgang mit Menschen haben und trotzdem weltoffen bleiben, das ist das Kunststück, das moderne Gesellschaften erbringen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das kann man politisch unterstützen. Dann gibt es die technisch-organisatorische Dimension. Da kann man ganz wichtige Dinge machen und ich glaube auch, dass Polizeipräsenz Polizisten auch dann mal erleben können, wenn nicht gerade ein Mord passiert ist. Ich meine, im Fernsehen haben wir ja täglich, ich weiß nicht wie viele Morde, aber mindestens so 25 bis 30 Morde jeden Fernsehabend. Das gibt ein völlig falsches Bild von der Polizei. Nicht? Das ist alles wichtig und Videoüberwachung, kann man auch reden. Aber ich glaube, dass auch wichtig ist die politische Dimension, was man machen kann bei den großen weltpolitischen Veränderungen, die uns ja auch bedrücken, und zwar zu Recht bedrücken. Und die Angst der Deutschen, die ist im Übrigen bei diesen Umfragen auch radikal angestiegen ist, dass wir in einen Krieg, als Land in einen Krieg verwickelt werden, zeigt eben, wie wichtig diese politische Dimension auch ist. Und man sollte auch das Verständnis dafür wieder fördern, dass dies zähe Festhalten daran, dass ein Diplomat auch mit ausgemachten Schurken reden muss, weil Reden besser ist als Krieg führen. Dass man dies wieder deutlich macht der Bevölkerung, weil es offenbar in solchen unsicheren Situationen, das hatten wir historisch schon öfters, gibt es auch manchmal, kann das auch in eine Sehnsucht nach einer kriegerischen Erlösung der Spannung münden, wenn man nicht sieht, dass das Geschäft der Friedenssicherung ein mühsames Klein-Klein ist und gar nicht anders funktionieren kann. Frau Osterau, wir wollen noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Wie kriegen wir Stabilisatoren, der Begriff ist vorhin schon mal gefallen, wieder in das Leben, sodass die Gesellschaft sich irgendwie wieder beruhigt, aus der Hysterie rauskommt, wie Herr Stoll vorhin gesagt hat. Was denken Sie, was müssten wir tun? Ich glaube, dass das Gegenteil von Angst nicht mehr Sicherheit ist. Also, weil Angst so ein subjektives Gefühl ist. Man kann sich einbarrikadieren, Sie können Polizisten um ein Haus stellen. Das, mit Sicherheit kommt man nicht zur Angstauflösung, sondern ich glaube, das Heilmittel gegen Angst ist Vertrauen. Das haben Sie auch gesagt. Und ich glaube, Vertrauen zum einen, eben sei es Gottvertrauen oder Vertrauen ins eigene Leben oder in die eigenen Beziehungen. Und dann aber auch Vertrauen darauf, dass ich was machen kann, dass ich dem nicht ausgeliefert bin. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig, wenn man nur vom Staatsversagen spricht, wenn man quasi sagt, der Staat und die Polizei müssten alles mir liefern und müssten mich zur Sicherheit bringen. Ich glaube, eine vertrauensvolle Existenz wäre auch der Boden, wo man, und das haben wir auch gesehen an den Anfängen der Flüchtlings, wo die Flüchtlinge kamen, dass die Leute die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt, was können wir tun? Auf einem vertrauensvollen Boden sagen, was kann ich dazu beitragen? Und dann auch nochmal so ein bisschen zu den Medien sich informieren lassen, aber ich glaube, das ersetzt nicht die persönliche Begegnung. Und das sage ich jetzt nicht, weil die Losung des Kirchentages ist, du siehst mich. Ich finde das wirklich ein extrem starkes, eine starke Dimension, dieses Kennenlernen, dieses selber rausgehen und nicht nach Syrien selber, aber zu gucken, was ist denn ein Flüchtling oder was geschieht denn auf unseren Straßen oder was macht dieser Drogenabhängige hier? Und ich glaube auch noch ein letztes, wenn die Polizei ihre Arbeit so macht, dass die Leute beruhigt sind, dann erwecken sie Vertrauen. Und deswegen ist das so wichtig, was Sie gesagt haben, dass die nur noch in Autos vorbeifahren, weil die keine Zeit mehr haben. Das finde ich extrem. Auch ich, am Bahnhof habe ich jetzt Polizisten gesehen schon, aber die sind dermaßen eingepackt, die würde ich auch nicht nach dem Weg fragen. Können Sie aber ruhig. Ja, ich werde es mir merken. Darf ich eins hinzufügen? Ich komme aus Limburg an der Lahn und telefoniere mit meiner Familie, meiner Schwester und Freunden und so und war erst noch mal da. Das ist eine Kleinstadt, die ist sehr intakt. Und ich habe beobachtet, wie die Vereine, die dort intakt sind, vom Sportverein über den Tennisclub bis zu den Gesangvereinen, die Menschen packen in der Flüchtlingslage an. Ich habe Montagabend habe ich mit meiner Schwester telefoniert, wo sie mir erzählte über eine Aktion. Da waren zu viele Kinder, Flüchtlingskinder, die staatliche Organisation kam nicht zurecht für bei der Einschulung mit den Schulranzen. Ja, und dann hat ein Sportverein, war das glaube ich, der hat innerhalb weniger 2-3 Tage hat er für 60 Kinder die Schulranzen und was so alles dazugehört organisiert und dann haben sie es in die Hand genommen. Es gibt viele, viele, viele Beispiele, wie diese Gesellschaft einfach auch anpackt, die wir in den Medien natürlich, das glaube ich, nicht genug wahrnehmen. Wir haben in unseren Programmen, ich habe vor 2 Tagen nochmal mit dem Programmdirektor darüber geredet, er hat mir dann noch genannt, wir haben die und die Serien, das und das, was wir dabei machen, wo wir auch über das berichten, was in dieser Gesellschaft, ohne dass wir es sehen, getan wird. Und dann kann man auch ruhigen Gewissens sagen, wir sind eine Gesellschaft von 80 Millionen Menschen, es ist uns noch nie so gut gegangen. Wir schwimmen im Wohlstand. Da können wir doch noch 1,2 Millionen anständig behandeln. Herr Malchow, was müsste aus Ihrer Sicht seitens der Polizei passieren? Oder können Sie eine Hausnummer nennen, sagen, wir brauchen so und so viel mehr Beamte, damit wir das überhaupt schaffen? Ich hatte mir irgendwo die Zahl der Überstunden rausgesucht vom letzten Jahr. Das ist so enorm, so eine gewaltige Zahl. Da denkt man, das müssen ja Tausende von Beamten sein, die im Grunde neu dazukommen müssten, oder? Also die Frage, wie viele zusätzliche Polizeikräfte bräuchten wir, ist schwer zu beantworten, weil wir keine Messinstrumente haben. Also wenn Sie eine Klassengröße festlegen und da ist einer mehr, dann brauchen Sie 5 oder 8 neue Lehrer, zusätzliche Lehrer. Das haben wir nicht. Deswegen gehen wir den Weg und sagen, 20 Millionen Überstunden haben meine Kolleginnen und Kollegen, die sie mit sich rumschleppen. Und das sind umgerechnet 9.000 Polizeivollzugskräfte. Und dann sage ich, wenn wir also morgen 9.000 mehr hätten, dann hätten wir erst den Zustand, den wir jetzt gerade beklagen. Und wir kommen eigentlich über den Daumen, sage ich jetzt mal. Also wir hatten mal 16.000 mehr deutschlandweit, kommen mit der Berücksichtigung von mehr Aufgaben und anderen Einsatzkonzepten. Gewalt gegen Polizeibeamte bedeutet auch mehr Polizisten zu Einsätzen zu bringen. Also Sie können das gar nicht mal so rechnen wie vor 10 Jahren, dass wir bestimmt 20.000 zusätzliche Polizeikräfte beim Bund, aber auch insbesondere bei den Ländern benötigen, denn Polizei ist Ländersache. Und wie stehen denn die Chancen aktuell? Im Moment gibt es ein Überschlagen politisch Verantwortlicher. Alle Größen sind eigentlich möglich. Die Frage wird nur sein, wird es wirklich in den Haushalt gestellt? Was ist, wenn die Wahlkämpfe zu Ende sind? Also ich bin da immer vorsichtig, aber die Ereignisse, die ja im Grunde genommen, also das Kippen in der Gesellschaft, das Sichtbarwerden des Kippens der Gesellschaft bei der Frage Sicherheitsgefühl, ist passiert durch die Ereignisse auf der Kölner Domplatte. Die Unsicherheit war vorher schon da, das, was ich gesagt habe. Aber mit dem, was dort passiert ist, haben wir mal eine deutliche Beschreibung der Angst in der Öffentlichkeit. Und mit einem Mal, dann kamen noch ein paar Wahlergebnisse dazu, die dann auch entscheidend waren, das Thema innere Sicherheit zu einem Thema zu machen, was wir eigentlich gar nicht gut finden, innere Sicherheit als Thema zu nehmen. Weil es dann wirklich auch auseinandergepflückt wird und auch missbraucht wird, sage ich jetzt mal so. Aber am Ende wird es mehr Einstellung geben. Wir werden sehen, wo wir landen. Allerdings muss man sagen, wir bräuchten die Leute morgen. Aber mit einem Auswahlverfahren und 3 Jahren Studium oder Ausbildung sind wir dabei, dass wir erst in 4 Jahren mehr Leute haben würden als jetzt. Und natürlich nicht von heute auf morgen 20.000 mehr, sondern es ist ein langsamer Anstieg. Und das bei einer Situation, wo wir enorme Pensionierungsabgänge bei der Polizei überall in Deutschland haben. Das heißt, wir haben schon großen Einstellungsbedarf, würden den noch erhöhen müssen. Und parallel dazu haben wir geringe Schulabgangszahlen und eine Wirtschaft, die auch Perspektiven bietet. Insofern ist das eine ganz spannende Sache, ob dieses Problem überhaupt gelöst werden kann. Aber im Moment haben wir, egal von welcher Partei, nur Rückenwind bei dem Thema, wir müssen da was tun. Wir sind fast am Ende dieser Runde. Nein, ist alles wunderbar. Herr Malchow, Sie haben jetzt die Sicht der Polizei und die, ja, ich sag mal, die Perspektiven für das, was vielleicht kommen kann, geschildert. Frau Osterau hat gesagt, persönlich kennenlernen ist ganz wichtig, um Ängste abzubauen. Herr Steul hat gesagt, wir müssen vielleicht auch genauer hinschauen, was doch schon passiert. Vielleicht unspektakulär, aber darüber können wir berichten. So, jetzt bleibt Herr Strasser, was würden Sie empfehlen? Was muss jetzt noch passieren, um zu stabilisieren? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich muss noch eine Abmoderation machen. Ich habe da einen sehr radikalen Vorschlag. Ich glaube, dass hochzentralisierte Gesellschaften, wie wir sie sind, besonders anfällig sind, weil dort ein Unfall und ein Anschlag immer verheerende Folgen hat. Und dass wir in den Fragen der Versorgung der Bürger mit Energie und mit anderen Dingen dezentralisieren müssen. Und wir müssen die Selbsthilfekompetenz der Menschen in regionalen und kommunalen Bereichen stärken. Das wäre ein ganz wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Über das hinaus, was ich nicht in Abrede stelle, was wir jetzt hier diskutiert haben. Und damit bedanke ich mich bei dieser Runde hier auf dem Podium. Wir diskutierten Breaking News vom Umgang mit der Angst in einer verunsicherten Gesellschaft, eine Kooperationsveranstaltung der Stiftung Frauenkirche Dresden und Deutschlandradio Kultur. Wir haben längst nicht alle Fragen beantworten können, aber wir haben es versucht. Es diskutierten die Präsidentin des Evangelischen Kirchentages 2017, Professor Christina Austerau, der Schriftsteller und Politologe Professor Johanno Strasser, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Oliver Malchow und Deutschlandradio-Intendant Dr. Willi Stoll. Die Gesprächsleitung hatte Alexandra Gerlach. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören. Guten Abend.